كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت أي فعل ثبت أنه إبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك وتنديد. Jede Tat für bei der wir erfahren, dass es sich um eine Ibadah handelt. Jede Tat, bei der wir wissen, dass es sich um Ibadah handelt. Wenn man sie Allah macht, subhanahu wa ta'ala, ist das Tawhid. Wenn man sie aber jemand anderen macht, ist das Schirk und Tendid. وشروقا غزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحي. Angst ist Ibadah. Wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala Angst hast, auf diese Art und Weise, dann ist das Tawhid. Wenn du aber von jemand anderen Angst hast, auf eine Art und Weise, auf die du nur von Allah subhanahu wa ta'ala Angst haben darfst, dann ist das Schirk. Und du bist ein Muschrik, hast eine falsche Gottheit, Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا. ذبح das Schlachten der Tiere ist Ibadah. Fasalli li rabbike wanhar. Bete deinen Herrn an oder verrichte die Gebete deinem Herrn und schlachte für deinen Herrn. كم بقار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben letztens über Islam und Iman und Ihsan gesprochen. Dann haben wir gesprochen über die Ibadah. Was ist die Ibadah? Was bedeutet Ibadah? Gottesdienst. Und dann haben wir erwähnt, dass die Ibadah drei Komponente hat. Das ist die Liebe und die Angst und die Hoffnung. Das alles haben wir erwähnt. Und dann die Arten von Ibadah, also die Ibadah Kauniyya und die Ibadah Shari'iyya. Die Ibadah Kauniyya ist die Ibadah oder die Unterwerfung des ganzen Universums und Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Ibadah Shari'iyya, ob sie es wollen oder nicht. Und die Ibadah Shari'iyya ist was? Die Unterwerfung oder die Gehorsam seiner wahren Diener durch seine Scharia, durch das Gesetz, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Wir haben gesagt, wir werden inshallah wa ta'ala heute also eine Regel, eine Qaida erwähnen, inshallah wa ta'ala, eine wichtige Qaida, die ihr euch merken sollt, inshallah wa ta'ala. Ayyu fi'lin thabata أنه إبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك وتنديد. Jede Tat bei der wir erfahren, dass es sich um eine Ibadah handelt. Jede Tat bei der wir wissen, dass es sich um Ibadah handelt. Wenn man sie Allah macht, subhanahu wa ta'ala, ist das Tawhid. Wenn man sie aber jemand anderen macht, ist das Schirk und Tendid. Schirk und Tendid. Tendid kommt von arabischen Nid, dass du Allah einen Partner zuschreibst oder beigesellst. Was bedeutet das? Egal, eine Tat, Ibadah. Zum Beispiel Dua. Dua ist Ibadah, gell? Dua, ein Bittgebet, ist Ibadah. Wenn man sie Allah macht, zu Allah macht, wenn man sein Bittgebet zu Allah richtet, ist das Tawhid, Monotheismus. Wenn man diese Dua zu jemand anderen außer Allah richtet, ist das Schirk. Und du schreibst Allah subhanahu wa ta'ala eine falsche Gottheit zu, einen Tagut. Al-Khauf, Angst. Und wir werden inshallah jetzt über die Angst sprechen, mit Allahs Erlaubnis, und über die Liebe. Angst ist Ibadah. Allahs. Und wir haben früher darüber gesprochen, welche Art von Angst ist Ibadah, welche ist Schirk, welche ist verboten, welche ist nur, also natürlich. Das werden wir heute alles wiederholen, inshallah ta'ala. Angst ist Ibadah. Wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala Angst hast, auf diese Art und Weise, dann ist das Tawhid. Wenn du aber von jemand anderen Angst hast, auf eine Art und Weise, auf die du nur von Allah subhanahu wa ta'ala Angst haben darfst, dann ist das Schirk. Und du bist ein Muschrik, hast eine falsche Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Dhabh, das Schlachten der Tiere, ist Ibadah. Fasalli li rabbike wanhar. Bete deinen Herrn an oder verrichte die Gebete deinem Herrn und schlachte für deinen Herrn. Alles? Wenn du diese Schlachten für jemanden anderen machst, anstatt dass du sagst, im Namen Allahs, du sagst im Namen von keine Ahnung von wem, dann bist du was? Muschrik. Hast Schirk begangen, bist Muschrik. An-Nadhar. Wie übersetzt man An-Nadhar? Schwur. Ein Schwur. Aywa, dass du sagst, Nein, nicht schwören. Okay. Schwur, wenn du sagst, treuer Schwur, ja. Treue Schwur ist, wenn du einem Emir auf Allah schwörst, dass du ihm treu sein wirst. Das ist was anderes. Das ist nicht Nadhar, das ist Bay'ah. Barakallahu fikum. Nadhar ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala schwörst oder dass du dein Wort gibst, dass du eine Tat für ihn ausführen wirst. Du sagst, ich verspreche Allah, oder ich verpflichte mich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass ich am Montag fasten werde. Für dich ist es Pflicht, du musst fasten. Es ist für dich Wajib geworden. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber wenn du diese Art und Weise, wenn du es also nicht machst, kann Allah, du hast eine Sünde begangen, kann Allah dich bestrafen. Aber wenn du einem Menschen sagst, auf die Art und Weise, und du behandelst ihn oder verspürst das Gleiche, wie wenn du Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schwur gibst oder dein Wort gibst, dann ist es was? Schirk. Versteht ihr, wie ich barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, und betet Allah an. Wa'budu, verrichtet die Ibadah. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Verrichtet die Ibadah. Wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ihm, nur für ihn. Wa la tushriku bihi shay'a, und macht ihm keinen Schirk. Macht keine Götzendienerei oder Mehrgötterei. Wa la tushriku bihi shay'a, und stellt ihm keinen Partner, gesellt ihm keinen Partner bei. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Und Allah hat entschieden. Qada bedeutet Entscheidung treffen oder ein Urteil fällen. Allah ta'budu illa iya, dass ihr niemanden anbeten dürft außer ihn. Das ist Allahs Entscheidung, und die bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Wer etwas anderes will, ist ein Muschrik. Oder wer etwas anderes begeht, ist ein Muschrik. Versteht ihr mich? Und wir machen keinen Unterschied zwischen Wollen und Tun. Das ist das Gleiche. Wollen und Tun ist das Gleiche in unseren Augen. Außer der etwas macht. Er wollte es aber nicht tun, er wurde gezwungen, oder er hat sich, sagen wir mal, falsch ausgedrückt oder versprochen. Alles? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kul, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum, alla tushriku bihi shay'a. Kommt, ich lese euch vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag es, also sag es den Menschen, kommt, ich lese euch vor, was euer Herr euch verboten hat. Und an erster Stelle, Allah tushriku bihi shay'a, dass ihr ihn keinen Partner beigesetzt, dass ihr ihm nichts gleichstellt. Deswegen, das Gegenteil von Ibadah ist Schirk. Das Gegenteil von Tawhid ist Schirk. Das Gegenteil von Iman ist Kufr. Allah. Aywa, barakallahu fikum. Alhamdulillah, das ist sowas von einfach und leicht. Jeder versteht das. Außer derjenige, der unehrlich ist und der sein Herz mit seiner Unehrlichkeit geschlossen hat und es nicht öffnen kann. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Aber derjenige, der ehrlich ist und sagt und wallahi und möchte für Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah, nicht für die Menschen und nicht wegen Geld oder nicht für sonst irgendwas. Derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala die Akida lernen will, der den Tauhid lernen will, Allah wird ihm den Tauhid beibringen. Deswegen die meisten, diese ganzen Duat und Hodjas und Betrüger und was weiß ich, wieso gehen sie nicht den Weg des Tauhids? Weil sie unehrlich sind mit Allah, mit Menschen mehr oder weniger. Du bist mit den Menschen unehrlich, hast hässliche Eigenschaften und so. Aber dass du mit Allah unehrlich bist, dann bist du ein Munafik. يخادعون الله والذين آمنوا sie wollen Allah betrügen. Kannst nicht Allah betrügen, du betrügst dich selber, gehst verschiedene Wege und sagst, ich bin Salafi, wir sind Salafis, wir gehen den Weg des Salafi. Was seid ihr für Salafis? Ihr seid Murji'a, nicht nur irgendwelche Murji'a, sondern Murji'a Jahmiyyah, die extreme Kufr-Sekte. Murji'a Jahmiyyah ist eine Sekte, die in Kufr gegangen ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Keine Salafis. Hätten euch Salafis gesehen oder die Salaf Salih, dann würdet ihr drauf gehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Halas. Wir haben gesagt, die Ibadah, über die wir jetzt hier sprechen, hat drei Komponente. Wenn du eine Ibadah verrichtest, eine gottesdienstliche Handlung, wenn du sie verrichtest, dann musst du dabei drei Sachen in deinem Herzen haben, verspüren. Gründe, wieso du diese Tat machst. Drei Sachen zwingen dich dazu, dass du betest. Diese drei Sachen, die du im Herzen trägst, sie zwingen dich, dass du betest. Sie zwingen dich, dass du fastest. Sie zwingen dich, dass du gegen Kuffar kämpfst. Im Dschihad, fi sabilillah. Sie zwingen dich, dass du Zakat zahlst. Sie zwingen dich, dass du Sadaka gibst. Obwohl du dieses Geld magst und du liebst es so und schwitzt 9 Stunden lang in der Sonne oder auf der Kälte. Aber diese drei Sachen zwingen dich dazu, dass du sagst, ja, Bismillah. Versteht ihr mich? Es ist Sommer. Alle schlecken ein Eis. Gehen schwimmen. Okay, schwimmen ist ja nicht kein Problem. Sie trinken Säfte, mashallah, tabarakallah, kühlen sich ab und noch im Sommer kocht das Blut so richtig und du hast, sagen wir mal, 4 Frauen in deinem Haus oder eine, diese Hitze, aber du sagst nein. Erst in der Nacht, wenn es dunkel wird. Was bringt dich dazu, dass du das aushältst, dass du im Sommer wie viel? 13 Stunden? 15 Stunden fastest? Wie viel haben wir im Sommer gefastet? Mehr. 16 Stunden, gell? Was bringt dich dazu, dass du 16 Stunden lang die Hände vom Essen und vom Trinken und von einer Frau und vom blöden Gequasel und Gerede lässt? Diese drei Sachen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Liebe, Angst und Hoffnung. Ohne diese drei Sachen gibt es keine Ibadah. Alles, das ist Iman. Diese drei Sachen sind der Iman. Nicht der Iman, Barakallahu fikum, die Ibadah, die richtige Ibadah. Deswegen werden wir über jede dieser Tat noch einmal sprechen. Wir haben schon längst über diese Sachen gesprochen, über die Mahabba, zum Beispiel die Liebe. Das werden wir schnell erwähnen, inshallah ta'ala, weil die Zeit, subhanallah, geht ziemlich schnell. Liebe, Aqsamul Mahabba, die Arten von Liebe. Die Liebe teilt man in 4 Arten. Die Liebe teilt man in 4 Arten. Die erste ist Liebe, die bedeutet Ibadah. Diese Liebe, das ist die Liebe der Ibadah. Diese Art von Liebe ist hundertprozentig Gottesdienst. Eine Ibadah. Alas, barakallahu fikum. Wa hiya hubbullah wa hubbu ma yuhibbuhullah. Diese Liebe, die Ibadah ist, es gibt 2 Arten. Hubbullah wa hubbu ma yuhibbuhullah. Liebe zu Allah und dass du das liebst, was Allah liebt. Das ist diese eine Art von Ibadah, eine Art von Mahabba, von Liebe. Sie ist Ibadah. Was bedeutet das? Diese Liebe in deinem Herzen, die Ibadah ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet Hubbullah, dass du Allah liebst und dass du das liebst, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das ist eine Ibadah. Wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe Allah, du musst es nicht sagen, wenn du es verspürst in deinem Herzen, dass du Allah liebst, ja, das ist Ibadah. Ja? Auf eine Art und Weise, die ihm gebührt, der Barak wa ta'ala. Ja? Oder du liebst nur das, was Allah liebt. Ja? Du hörst, Allah liebt das. Sagst du, ich liebe auch. Allah liebt das, liebe ich auch. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allah liebt seinen Propheten, liebe ich auch. Ja? Subhanallah. Ibn Mas'ud. Es gibt ein arabisches Essen. Du nimmst trockenes Brot. Ja? Und da kochst du Wasser. Gibst, also in einem anderen Topf kochst du Wasser, gibst ein bisschen Fett rein, Butter, gibst ein bisschen Käse, ein bisschen Salz und dann gießt du damit über das trockene Brot, das du zerkleinert hast. Dieses Essen hat der Prophet sehr gemocht. Oder es gibt auch eine andere Variante, du kochst Fleisch im Wasser, Fleisch und Speck, und dann nimmst du dieses Wasser mit Speck und gießt es über das trockene Brot. Der Prophet hat dieses Essen geliebt. Wie heißt dieses Essen auf Arabisch? Na? Tubba. Tubba, so viel ich weiß, gell? Aywa. Der Prophet hat dieses Essen gemocht, sehr sogar. Na? Ibn Mas'ud hat dieses Essen nicht gemocht. Aber als er gehört hat, dass der Prophet dieses Essen gemocht hat, er sagt, ich mag es auch, Allah. Alas. Versteht ihr mich? Wenn der Prophet das mag, mag ich auch. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Beweis für das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ هُبَّن لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die Gläubigen, أَشَدُّ هُبَّن لِلَّهِ. Ihre Liebe zu Allah ist am größten. Von allen Sachen, die sie lieben. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Arten von Liebe. Was? Übertroffen. Oder? Überschritten. Über was? Übertroffen. Übertroffen, übertroffen, das ist Gutes. Überwinden ist falsch. Ja? Übertroffen, nicht übertroffen, sondern überholt, übertreten. Überschritten. Überschritten klingt auch negativ. Nicht. Wenn du die Grenze überschreitest. Okay. Ja? Übertroffen. Barakallahu fikum. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Und die Gläubigen, diejenigen, die glauben, ihre Liebe ist am größten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alas? Zweite Art von Liebe ist Schirk. Ja? Schirk. Großer Unglaube, Kufr. Ja? Götzendienerei, Mehrgötterei. Dass du Allah einen Partner beigesellst, dass du an einen falschen Gott glaubst, dass du die Tagutier, dass du einen Tagut anbetest. Ja? Ist diese zweite Art von Liebe. وَهِيَ هُبُّ غَيْرِ اللَّهِ مَا ذُلِّ وَتَعْذِيمِ لِهَذَا الْمَحْبُوبِ بِمَا لَا يَلِيكُ إِلَّا بِاللَّهِ. Dass du jemanden liebst, so wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben kann, ja? Und noch dazu hast du dich ihm unterworfen und erniedrigt, also auf eine Art und Weise, ja? Auf die man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Wenn wir sagen, ich liebe Allah, ja? Ist das eine Liebe, wie zum Beispiel eine Liebe zu einer Frau. Ja? Obwohl du eine Frau liebst, noch immer hast du bei dir diesen Männerstolz. Ja? Du würdest dir nicht, wie sagt man das, ins Gesicht spucken lassen oder dich erniedrigen lassen. Liebe ist Liebe. Allah, du liebst deine Frau, ist ja normal. Aber du würdest dir niemals erlauben, dass deine Frau dich erniedrigt. Ja? Oder dir ins Gesicht tritt. Also im übertragenen Sinne. Ja? Ich wollte nicht irgendwas anderes, es gibt viele Beispiele, ja, was die Leute heute benutzen, was die Frauen mit ihnen machen, aber lassen wir es lieber dabei. Allahu Akbar. Einige Brüder sind nicht da, sie haben die richtigen Ausdrücke, aber Alhamdulillah, wir sagen nicht mehr als das, was wir gesagt haben. Alas? Ja? Du liebst Allah subhanahu wa ta'ala und du bist was? Du hast dich ihm unterworfen. Ja? Bist vor Allah subhanahu wa ta'ala gedemütigt, Barakallahu fikum. Diese Art von Liebe darf zu niemandem sein. Dass du vor jemandem so stehst wie ein kleiner Hund, weißt du, verstehst du ihn? Nein. Zum Beispiel vor einem Sheikh, ein Sheikh sagt dir, mach dies, mach das und du musst alles, A'udhu Billah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nein, du liebst jemanden. Du liebst ihn mit einer ich sag mal, das ehrliche Liebe. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber dass du ihn so liebst wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie man nur Allah lieben darf. Ja? Dass du dich erniedrigst und dass du dich gedemütigst. Ja? So richtig gehorsam, wie ein kleines Pudel. Ja? Auf keinen Fall, la hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es solche, sie haben sich falsche Götter genommen. Sie haben sich neben Allah falsche Götter genommen. يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ. Und sie lieben sie, wie man nur Allah lieben kann. Wie man nur Allah lieben darf. Sie lieben sie, wie sie Allah lieben. Er liebt seinen Tagut so sehr wie Allah. Ja? So sind die Muschrikin immer gewesen in unserer Zeit. Frage ihn über seinen Tagut, über seinen Präsidenten. Ja? Oder über den Urvater seines Stammes. Oder frage ihn über seinen Götzen. Oder frage ihn über seinen, was weiß ich was noch, die Leute alles anbeten. A'udhu billah. Ja? Sie lieben es wie Allah und noch mehr. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ هُبًّا لِلَّهِ. Aber die Gläubigen lieben am meisten Allah. Ihre Liebe ist am stärksten zu wen? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das habt ihr auch verstanden. Dritte Art von Liebe ist Ma'siyah, Sünde. Ja? Haram, verboten, aber sie ist nicht so, was? Ja? So wie Schirk. Also sie ist nicht so stark, dass sie sich in Kufr oder in Schirk verwandelt, aber ist eine verbotene Liebe. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. كهب المعاصي والبدع والمحرمات. Dass man Sünde liebt, dass man Bida liebt, dass man das Verbotene liebt. Das ist eine verbotene Liebe. Versteht ihr mich? Du liebst es, du liebst etwas, was Allah hast. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Du liebst Zina. Ja? Du liebst Zina. Ah. Haram. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja? Halas sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yuhibbuna an tashi' al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim fi ad-dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diejenigen, die es lieben, an tashi' al-fahisha fi alladhina amanu, diejenigen, die es lieben, dass sich fahische über die Mu'minin, über die Gläubigen verbreitet, zum Beispiel wie wer? Zum Beispiel, er liebt es, dass man über Muslime schlecht redet. Er liebt es, dass sich herumspricht, dass dieser Muslim das gemacht hat oder das. Oder sie lügen noch auf ihn. Ja? Sie lügen auf ihn. Zum Beispiel eine Gruppe, nehmen wir eine Gruppe von Mu'minin in unserer Zeit. Oder nehmen wir zum Beispiel das beste Beispiel, und das ist auch wegen diesem Fall auch offenbart worden. Zum Beispiel Aisha radiallahu anha. Ja? Aisha, als man sie beschuldigt hat für das, was sie nicht getan hat, sofort haben Leute gesagt, habt ihr gehört? Ihnen war es, sie haben sich darüber gefreut, dass man darüber redet. Dass sich das, hey, hast du gehört, was passiert ist? Hey, hast du gehört, was man über Aisha spricht? Hey, hast du dies, hast du das? Versteht ihr mich? Ja? Du liebst zum Beispiel, dass sich Sünden über Mu'minin verbreiten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du liebst die Sünde. Ja? Das ist eine verbotene Art von Liebe. Und gegen die musst du ankämpfen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Zum Beispiel, du solltest dich einmal selber testen. Ja? Deswegen, ein Mu'min muss wirklich sein Gehirn einschalten. Ja? Nicht wie ein Penner herumlaufen. Sondern ein Mu'min muss sein Gehirn einschalten. Wallah. Ja? Wenn du hörst, ein Muslim, sagen wir mal, ein Muslim, und du bist wegen einer weltlichen Sache nicht so gut mit ihm. Eine weltliche Sache hat gemacht, dass ihr euch streitet. Zuhören. Eine weltliche Sache hat dazu geführt, dass ihr euch streitet. Und du hörst, habt ihr gehört, dieser Bruder hat einen Autounfall gehabt und dein Herz, du freust dich gleich. Sagst, ist dein Bruder im Islam, freust du dich, dass ihm etwas Böses passiert? Sollst wissen, du hast diese verbotene Art von Liebe. Die verbotene Art von Freude. Du freust dich, dass einem Muslim etwas Böses zustoßt. Subhanallah. Na? Katastrophe. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Versteht, das ist klar und deutlich. Versteht ihr mich? Und wir reden über Muslime selber. Ja? Aber wenn sich jemand freut, dass die Kuffar eine Muslimin vergewaltigt haben oder ein muslimisches Dorf mit Kassettenbomben bombardiert haben und er freut sich darüber, dann ist das Kufr, dann ist das Nifak. Das ist nicht eine Sünde, sondern das ist Aqidatul Munafikin. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Du freust dich, die Taliban haben verloren. Allahs, du freust dich, wenn Kuffar Muslime töten und besiegen, das ist Nifak, das ist Munafik, das ist großer Kufr. Versteht ihr mich? So kann jeder sich selber testen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Deswegen zum Beispiel haben wir einige Schuyuch gesehen. Zum Beispiel einer, er war ein berühmter Führer in Afghanistan gegen die Russen, als sie gekämpft haben. Ja? Nachdem sie Russen besiegt haben, gab es Komplikationen unter den Afghanen selber. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wie sie weiter das Land regieren? Jeder wollte ein Stück von der Erde, die einen wollten Scharia, die anderen wollten irgendwas anderes, die einen wollten, na? Aber die Taliban waren klar und deutlich, die wollen Scharia. Und Allah subhanahu hat ihnen auch gegeben, dass sie in kürzer Zeit 90% des Landes unter ihre Macht bekommen. Ja? Sie haben Drogen verboten, sie haben Zina verboten, sie haben die Schwulen, ja, hinrichten lassen und so weiter und so weiter. Also halt nach Scharia, Alhamdulillah. Ja? Es gab einen dieser Führer, ich will nicht seinen Namen nennen, er war aber gegen die Taliban. Wahrscheinlich wegen ihrer Art, ja? Wegen ihrer Art oder wegen Meinungsverschiedenheiten und so weiter und so weiter. Aber er war gegen die Taliban, ein Muslim, ein muslimischer Mujahid von früher gegen die Russen. Aber als die Amerikaner gekommen sind, ja, hat er in Jazeera, ein Interview für Jazeera, also wie sagt man das, dieses arabische Fernsehsendung, Barakallahu Fikum, hat er klar und deutlich gesagt, meine lieben Brüder, egal ob es Meinungsverschiedenheit unter uns gibt oder nicht, jetzt sind wir zusammen. Wir müssen zusammenhalten gegen unseren gemeinsamen Feind. Ja? Danach werden wir später wieder halt gucken, was wir weitermachen. Na? Aber dass der eine sich auf die Seite der Kuffar stellt gegen Muslime, das würde einem Muslim niemals, ja, einfallen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Deswegen diese Sache. Immer arbeiten die Kuffar daran, dass sie die Muslime auseinandernehmen. Dass sie unter den Muslimen, wie sagt man das, Streit, Spalt auslösen. Ja? Und so weiter und so weiter. Dass die Muslime sich gegenseitig streiten und bekämpfen. Und ihre wahren Feinde vergessen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Sobald ein Kafir diesen Fehler begangen hat und die Muslime angegriffen hat, haben sich die Muslime wieder versöhnt. Ja? Aber nur die echten Muslime. Nur die wahren Muslime. Die Munafikin mit den Muslimen niemals. Die Munafikin gehen immer auf die Seite der Kuffar. Ja? Mushrikin, Dullal, Mubtadi'a, dessen Bid'a Kufr ist. Was machen die? Versöhnen sie sich mit den Muslimen wieder? Nein! Das können sie nicht. Ihr Kufr erlaubt ihnen nicht, dass er sich mit seinem Muslim, mit seinem Bruder verehrt. Was heißt der Bruder? Ja? Versöhnt. Nein, er stellt sich auf die Seite der Kuffar. Immer war das so. Aber die echten Muslime, obwohl es unter ihnen Meinungsverschiedenheiten gab, Streit und so, sobald der Kafir kommt, sagen wir, halas, lassen wir das hinter uns, das legen wir ein anderes Mal. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diese Liebe, man kann zu den Sekten auch, zum Beispiel bei einem Sekten nicht unter die Avant, die einfachen Menschen, sondern in deren Gelehrten einen Fehler macht, dass man sich nicht freut daran, diejenigen, dass man diese Gefühl bekommt, dass die gemacht haben. Ist auch verboten? Ich verstehe dich nicht, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Zum Beispiel wenn Sekten, sind Muslime, sind Sekten, sind Islam und so weiter. Und wenn nicht die einfachen Menschen, sondern die Gelehrten von denen, die auch Fehler machen, und dass man sich darüber nicht lustig, sondern ein bisschen freut, dass die in Fehler gegangen sind und damit, dass die Leute das gesehen haben. Ist das auch eine verbotene Liebe? Eigentlich, ich würde sagen, das ist Ibadah, Habibi. Du freust dich, dass Allah diesen Mubtadi'a bloßgestellt hat. Dass die Leute sagen, na, was. Nein, natürlich nicht. Du freust dich dann, dass dich Batil verbreitet. Ja? Du freust dich, dass sich Batil verbreitet unter den Menschen. Und nein, natürlich nicht. Du bist traurig und sagst, ja, Rabbi. Man kann sich freuen, um seine Fehler zu zeigen, dass er Fehler gemacht und dass er da rein. Natürlich, das ist. Nee, das ist das Erste, was ich gesagt habe. Er macht Fehler Und man kann das sagen, zum Beispiel, er hat Fehler gemacht und man kann die Leute warnen davon. Nein, natürlich, natürlich. Wenn er einen offensichtlichen Fehler macht, in dem Sinne, dass die Leute sehen, wer dieser Mann in Wirklichkeit ist und sagen, Allah, wir distanzieren sich von so einem. Da kann man sich freuen. Aber wenn jemand etwas macht, eine Bidda, ständig Fehler spricht und die Leute folgen ihm bei dieser Sache, dann ist es eine Sache, die wirklich traurig ist. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Was gibt es da zu freuen? Die Leute gehen in die Irre, la hawla wa la quwwata illa billah. Die vierte Art von Liebe ist Al-Mahabba al-Tabi'iyya, die natürliche Liebe sozusagen. Eine normale Liebe, kehubbi al-Auladi wa ahli wa nafsi wa gayri dalika wa hiya ja'iza. Dass man sein Kind liebt oder seine Frau oder seine Familie und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-mukhantara min adh-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwama wal-anami wal-harth." Zuyyina lin-nasi. Zina ist was? Schmuck, ja? Oder Verschönerung. Zuyyina lin-nasi, den Menschen, ja? Wurde dieses Gefühl eingepflanzt in ihren Herzen, ja? Dass sie Liebe zu schönen Sachen, dass sie verspüren. Das ist ein Teil deines Herzens, dass du das Schöne liebst. Versteht ihr mich? Hubbu shahawat min an-nisa, Frauen, wal banin und Söhne, wal qanatir al-mukantara und volle Fässer oder solche Wagen mit Gold und mit Silber. Du siehst, hast jetzt, mashallah, ein Korb voller Gold. Du liebst es. Oder Korb voller Silber. Du liebst es. Ja? Und du hast Pferde. Ja? Du schaust gesunde Pferde mit leuchtenden Haaren, wie sie in deinem Garten herumlaufen. Ja? Oder auf deiner Ranch. Du freust dich. Du liebst es. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Diese ist eine, was? Eine natürliche Liebe und die ist nicht verboten. Ja? Weil Allah hat den Menschen so erschaffen. Verstehst du mich? Aber wir sagen wieder, wenn dich diese Liebe von Ibadah abhält, dann ist das natürlich eine verbotene Liebe, eine Liebe, die haram ist. Verstehst du mich? Ja? Du sitzt stundenlang und schaust, wie die Pferde herumlaufen und so, und dann vergisst du das Gebet und wie kann das sein? Ja? Verstehst du mich? Die Liebe zu dieser Dunya hat das dazu geführt, oh, mein Gebet ist schon längst vorbei. Das darf nicht passieren. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Was? Wollen wir weiter? Das habt ihr verstanden. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist ganz einfach, gell? Das nächste Fundament oder Komponent der Ibadah ist Al-Khawf, die Angst. Was? La hawla wa la quwwata illa billah. Hier, infial yahsulu bitawakku'i ma fihi halak au darar au adha. Khawf, Angst, ist dieses Gefühl, was man in sich trägt, wenn man, dass man verspürt, wenn eine Gefahr da ist, dass du draufgehen wirst, oder es wird dir ein Schaden zugefügt, oder es wird dir etwas passieren, was du nicht magst. Das ist Angst. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wie würdest ihr Angst definieren? Ja? Angst ist ein Gefühl im Herzen, was man hat, wenn man verspürt, dass etwas passieren wird, wobei du draufgehen wirst, ja? Oder es wird dir ein Schaden zugefügt, oder etwas, was du nicht magst, hast Angst. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Jemand kommt zu dir und sagt, wir werden dich jetzt lebendig selchen. Oder wir werden dich lebendig begraben. Hast du schon Angst? Ja? Oder dir wird das und das passieren. Wir werfen dich von einer Klippe runter. Nicht ins Wasser. Ins Wasser, halas. Wenn du ein guter, wie sagt man das? Springer bist. Geht's ja noch. Verstehst du nicht, Barakallahu Fikum? Oder wir machen dies mit dir. Oder wir machen das. Oder die Kuffar werden dich verhaften, dir einen Sack auf den Kopf geben, dir die Hände verbinden und dann geht's nach Guantanamo. Ja? Das ist eine Sache, die dir nicht, was? Ha? Nicht gefällt, natürlich. Dir wird Schaden zugefügt. Versteht ihr nicht, Barakallahu Fikum? Du magst nicht. Das ist Angst. Ha? Dieses Gefühl, was man verspürt. Und diese Angst hat auch ihre Art. Eine erste Art von dieser Angst, Schirk ul Akbar kann man sie nennen. Der große Schirk. Ja? Es gibt eine Art von Angst, Sie ist der große Schirk. Großer Schirk. Wenn du diese Art von Angst hast, bist du ein Muschrik, wa ya'zim billah, und kein Muslim. Wa huwa khawfu sirr. Das ist die versteckte Angst. Die Angst im Herzen. Ha? Versteht ihr mich? Die Angst im Herzen. En yukhafa ghayra Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Dass du Angst hast von jemandem bei einer Sache oder bei einem Schaden, die dir nur Allah subhanahu wa ta'ala zufügen kann. Ha? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Du hast von jemandem Angst, ha? Bei einer Sache, die dir keiner machen kann, nur Allah. Versteht ihr mich? Zum Beispiel das Leben wegnehmen. Ha? Das Leben wegnehmen. Wer nimmt das Leben weg? Nur Allah, tabaraka wa ta'ala. Nur er, subhanahu wa ta'ala. Und sonst kann dir niemand das Leben wegnehmen. Ja? Wenn deine Tage, wenn deine Minuten gezählt sind, dann wirst du sterben. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Wallahi. Ja? Man wird dich auspeitschen, man wird dir das Geld wegnehmen, man wird dies, man wird das. Ja? Keine Ahnung, du wirst dich verkühlen, du wirst... Alas. Es gibt unter diesen Arten von Angst etwas, was erlaubt ist, was normal ist, etwas, was haram ist, und es gibt etwas, was der große Schirk ist. Na? Sie kommen zu Said Qutb im Gefängnis und sagen, du brauchst dich nur entschuldigen für das, was du gesagt hast, was du geschrieben hast. Du wirst noch 6 Monate im Gefängnis bleiben und dann kommst du raus. Na? Wenn du es nicht machst, wirst du was? Wirst du getötet, die werden dich hinrichten. Na? Was sagt Said Qutb? Seine Schwester ist gegangen, um mit ihm zu reden. Er sagt, hör zu, wenn meine Tage gezählt sind, dann gibt es nichts, was mich vor Allah retten kann. Wenn meine Zeit gekommen ist, dass ich sterbe, ha, gibt es niemanden, was mich retten kann. Auch nicht, wenn ich mich an die ägyptische Regierung entschuldige. Wenn ich mich entschuldige für das, was ich gesagt habe. Ha. Er sagt, wofür soll ich mich entschuldigen? Für meine Arbeit mit Allah subhanahu wa ta'ala? Oder für das, was ich für Allah gemacht habe? Für das soll ich mich entschuldigen? Hätte ich das getan, was ich getan habe, für jemanden anderen, dann würde ich mich entschuldigen, kein Problem. Aber ich habe für Allah das gemacht, was ich gemacht habe. Diese Bücher, die er geschrieben hat, diese Dawah, die er gemacht hat, dass sich die Leute vom Tagut lossagen. Ja? Für meine Arbeit, für Allah, für meine Ibadah soll ich mich entschuldigen? Die Kuffar kommen und sagen, entschuldige dich, dass du 5-mal am Tag betest. Entschuldige dich, dass du den Monat Ramadan gefastet hast. Wir werden dich ein bisschen schlagen und auspeitschen und ab geht's ins Gefängnis und dann nach Hause, vielleicht. Entschuldige dich, öffentlich. Ja, ich habe heute einem Bruder erzählt, bei einem Dreckschwein, als ich in der Volksschule war, unten in meinem Land. Wisst ihr, wie sein Name war von meinem Lehrer? Mehdi. Sein Name war Mehdi. Irgendwelche Kinder halt, als wir Kinder waren, wir haben so Blödsinn gemacht und so, und die haben mich an Lehrer, wie sagt man das? Verpfiffen. Nicht verpfiffen, sondern sie haben Sachen über mich erzählt, was ich gar nicht gemacht habe. Ha? Und der Lehrer, Mehdi, namens Mehdi, du wirst jetzt glauben, Allahu Akbar, Mehdi. Wenn man sagt Mehdi, so ein schwarzer Turban und so ein Bart, das ist das Erste, was dir einfällt. Aber dieser Mehdi, warum hast du das gemacht? Und beginnt mich zu schimpfen und zu schreien. Ich sage, Wallahi, ich hab's nicht, bei Allah, ich hab's nicht gemacht. Er ist ausgezuckt. Welcher Allah? Dann beginnt Allah zu schimpfen. Es gibt keinen Allah. Hier haben wir keinen Allah. Und so weiter und so hat mich fertig gemacht. Dieser Mehdi. Und dann werden die Murja kommen und sagen, ich bin Mehdi, Muslim, du darfst nicht Tekfir gegen ihn machen. Ich mache Tekfir gegen ihn und gegen dich auch. Ihr seid beide für mich gleich. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Was sagt Sheikh Said Qutb? Wenn meine Zeit gekommen ist, dann gibt es nichts, was mich vor Allah retten kann. Wenn aber Allah will, dass ich sterbe, wenn Allah will, dass ich lebe, Afwan, wenn Allah will, dass ich lebe, wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist, in Lauh al-Mahfud steht, dass ich noch weiterleben werde, Wallahi, sie werden mich nicht töten können. Die ägyptische Regierung wird mich nicht hinrichten können. Ja? Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich für Allah gemacht habe. Ja? Und sie haben ihn hingerichtet. Seine Zeit war gekommen. Ja? Subhanallah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Eine Seele kann nicht sterben, außer mit Allahs Erlaubnis. كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Ein Buch, was längst geschrieben wurde. خلاص, أجل. Zeitpunkt wurde dir geschrieben, da wirst du sterben. Hast genau so eine genaue Zahl. Nicht irgendwas ungefähr. Eine genaue Zahl Tage, die du leben wirst. Eine genaue Zahl Sekunden. Und was es noch weniger als Sekunden gibt, wie viele du leben wirst. Eine Zahl, genaue Zahl Bisse, die du in deinem Leben essen wirst. Ja? All das steht bei Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben. Ja? Und wenn du deinen Rizq verbraucht hast, wenn du deine Minuten und Sekunden verbraucht hast, wird der Tod kommen und wallahi, keiner kann es stoppen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Einmal stirbt man, nur einmal. Deswegen dieses eine Mal soll fisabilillah sein, für Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich? Man kann nicht zweimal sterben, einmal stirbst du. Deswegen, versteht ihr mich, barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, er ist als Märtyrer gestorben. Natürlich, Shahid. Wenn einer, der für Dawah und für Religion, oder besser gesagt, wenn einer, der ein Muslim, sagen wir mal, ein Muslim, zweifellos, für keinen Kafir Shahid sein. Von ihm ist das Lied Korabah, ja. Von ihm ist das Lied Korabah, oder? Das hat er im Gefängnis gesungen, ne? Nein, er hat das nicht im Gefängnis gesungen. Das war ein anderer Ägypter, der das im Gefängnis gesungen hat. Das auf diesem Video, hinter den Gittern, ist nicht Said Qutb. Al-Muhim. Der Professor mir sagt, derjenige, der im Feuer stirbt, er ist Shahid. Der eine, der ertrinkt, ist ein Shahid. Ein Muslim, der von einer Bauchkrankheit stirbt, ist ein Shahid. Einer, der seine Frau und sein Vermögen verteidigt, ist ein Shahid. Und getötet wird, sage ich. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wie soll da nicht jemand Shahid sein, der für diese Dawah, für Koran und Sunnah gestorben ist? Natürlich, das ist die größten Shuhada, die es gibt. Die größte Shuhada. Ha? Wallahi, der Professor mir sagt, der größte Dschihad ist, dass du einem Tagut, einem Walim, einem Ungerechten die Wahrheit ins Gesicht sagst. Ha? Versteht ihr mich? Das ist, wieso ist das der größte Dschihad? Ha? Was genau das Leben hier? Nein, nicht deswegen. In einem anderen Dschihad. Ha? In einem anderen, zum Beispiel im Kampf. Wir sind bewaffnet. Ha? Du bist bewaffnet, hast deine eigene Waffe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahs, du fühlst dich sicher mit ihr, mit Allahs Erlaubnis, der Baraka Ta'ala. Sie ist neben dir. Du streichelst sie. Sie ist deine Freundin. Allahs. Und die schießen und die Muslime schießen von der anderen Seite. Allah wird den Sieg geben, wem er möchte. Wenn du gestorben bist, wenn du getötet wirst, bist du Shahid. Und du freust dich noch darüber, sehr sogar. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Die schießen, du schießt, Granate trifft dich, du bist tot. Verstehst du mich? Da gibt es nichts, wovor du Angst haben sollst. Aber wenn du vor einem Tagut stehst, du bist nichts, du hast gar nichts in den Händen. Du hast nur dein Herz. Und der hat alles, Waffen, Polizei ist um dich herum, seine, wie sagt man das, Spezialeinheit. Dort ist das elektrische Stuhl, dort sind irgendwelche, wie sagt man das, Folter, Werkzeuge, was weiß ich. Und du kannst, wenn du willst, wenn du diese Angst hast, dass er dich nicht tötet, dann musst du ihm nicht die Wahrheit sagen. Du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala entschuldigt. Verstehst du mich? Der wird dich töten. Soll ich sagen, soll ich nicht sagen? Wenn du es nicht sagst, bist du entschuldigt. Aber du sagst es trotzdem. Dann ist es wirklich, du hast ein starkes Herz. Und beim Kampf selber gibt es viele Leute, sein Iman ist nicht stark. Der ist kein großer Abid. Seine Gebete, sein Fasten, sein ist alles auf der zweiten Stelle irgendwo. Aber beim Kämpfen, er hat von Natur aus zum Beispiel ein tapferes Herz. Er ist mutig. Vielleicht auch ein bisschen... Draufgänger. Nicht nachdenklich. Ey, was? Versteht ihr mich? Oder ist wütend. Er ist so wütend, dass ihm alles egal wird, was passiert. Versteht ihr mich? Ha? Diese ganzen Gefühle. Aber der steht vor Allah und er kann das sich aussuchen. Entweder du sagst vor Astagfirullah, vor diesem Herrscher, und er kann ihm die Wahrheit sagen und draufgehen. Ha? Nicht irgendwie draufgehen. So ist leicht. Aber der kann dich noch 10 Jahre im Gefängnis quälen und bla bla bla und so. Und du entscheidest dich. Für was? Für das, was Allah entschieden hat. Du weißt es aber nicht. Ja? Verstehst du mich? Du entscheidest dich für das, was Allah für dich vorbereitet hat. 20 Jahre Gefängnis, Guantanamo, dies, das. Und du sagst trotzdem die Wahrheit. Du verlässt dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Verstehst du mich? Aber im Kampf gibt es nichts anderes außer ja? Granate. Was? Beweis für diese Art von Schirk ist, sind die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, und fürchtet sie nicht, fürchtet mich, wenn ihr wahre Gläubige seid. Ja? Dann gibt es die zweite Art von Esch. Von Angst, die ist Muharram, sie ist verboten. Aber sie ist nicht Schirk. Ja? Dass du zum Beispiel von jemandem Angst hast, wie vor Allah subhanahu wa ta'ala, das ist was? Schirk. Aber diese Art ist verboten. Diese zweite Art ist verboten. وهو أن يترك واجبا أو يترك أو يرتكب محرما خوفا من الناس. Diese verbotene Art von Angst ist, dass du aus Angst einen Wajib auslässt. Oder dass du aus Angst eine Sünde begehst. Das ist kein, was? Das ist kein Schirk. Versteht ihr mich? Zum Beispiel, Wajib. Nenn es mir etwas für Wajib. Echt? Bartwachsen zum Beispiel. Bartwachsen ist Wajib. Ja? Die Leute werden dich fertig machen, beschimpfen, beleidigen, provozieren und so. Ja? Und du rasierst dir den Bart, weil du Angst hast vor den Menschen. Ja? Oder du begehst eine Sünde. Ja? Du begehst eine Sünde. Ja? Isst Schweinefleisch oder halt aus Angst vor den Menschen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Das ist diese verbotene Angst, ja, die ein Muslim nicht haben darf. فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْنَ. Und fürchtet nicht die Menschen, fürchtet mich. Jemand wird fragen, was ist der Unterschied zwischen dem ersten Istidlal, oder besser gesagt, Art der Beweisführung. Ja? Beweisführung oder Beweisstellung. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten Fall und dem zweiten? Der erste war Schirk und der zweite verboten. Ja? Bei dieser Sache hast du Angst, bei der ersten Art, Angst, die Schirk ist, du fürchtest die Geschöpfe auf eine Art und Weise, mit der du nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchten darfst. Aber bei dieser Sache, du fürchtest die Menschen, dass sie dir nicht deinen Schaden zufügen, aber du fürchtest dich von denen nicht, wie vor Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deine Angst ist groß, du hast eine Sünde begangen, aber diese Angst ist nicht so groß wie die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Naam, alhamdulillah, klar, die Angst hat ihre Stufen. Ja? Du hast Angst vor den Menschen, eine natürliche Art und Weise. Auf eine natürliche Art und Weise. Du hast Angst, dass sie dir nicht Schaden zufügen. Das ist normal. Du hast Angst, dass sie dir nicht Schaden zufügen. Aber diese Angst würde dich niemals dazu bringen, dass du einen Wajib auslässt. Weil wenn dich diese Angst vor den Menschen dazu bringt, dass du einen Wajib auslässt oder dass du einen Haram begehst, dann ist das die verbotene Angst. Wenn dich aber deine Angst dazu bringt, dass du in deinem Inneren, die versteckte Angst, in deinem Inneren, du fürchtest deinen Scheich, der irgendwo in tschetschenischen Bergen begraben ist, damit er dich jetzt nicht sieht oder hört, was du gesagt hast, dann bist du aus dem Islam raus. Oder du hast hier Angst, du hast hier Angst, dass die Kuffar irgendwo im Pentagon nicht über dich sprechen. Du weißt es ja nicht. Wenn du es wüsstest, und die rufen dich an und sagen, hey, wir kommen jetzt und machen dich fertig, dann gibt es einen Grund, dass du eine natürliche, eine normale Angst hast. Aber du weißt es ja nicht. Weißt du es? Wenn du es wüsstest, würden wir dich beschuldigen, dass du jemanden im Pentagon hast. Allahu Akbar. Allah, Alhamdulillah, das ist klar. Dritte Art ist الخوف جائز، أنا أرلابت أنكس أيوة، وهو خوف الطبيعي كخوف من الأسد والعدو والسلطان الجائر ونحوه، ودليل قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني موسى عليه السلام أنا نورمال أرلابت أنكس ist dass du Angst hast von einem Löwen oder von einem keine Ahnung eine Spinne oder Schlange oder einem Herrscher, ein welcher Herrscher? Nein, islamischer dann ist Jair, also ein ungerechter Herrscher. Er wird dir einen Schaden zufügen. Ja? Du wirst wegen ihm keinen Wajib auslassen. Ja? Du wirst nicht Wajib auslassen. Zum Beispiel ein Herrscher kommt zu dir und sagt, verlass das Gebet. Du sagst, nein, ich werde es nicht verlassen. Ja? Du hast aber Angst vor ihm, dass er dir nicht einen Schaden zufügt, dass er dich nicht tötet und einsperrt. Diese Angst, diese Stufe von Angst ist die erlaubte Stufe. Weil es ist sehr möglich, dass er dich einsperrt. Oder nicht? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist ja normal, oder? Diese Angst, diese Art von Angst ist eine normale, natürliche Angst. Aber du wirst nicht wegen ihm was dein Gebet verlassen, sagen wir mal. Du wirst nicht eine Sünde begehen wegen, aus deiner Angst zu diesem Herrscher. Wenn du das tun würdest, dann ist das schon die verbotene Angst. Wenn du... Außer Ikra, das heißt, er wird den Teil abschneiden oder wird dich umlegen. Natürlich, das ist jetzt Ikra, das ist was ganz anderes. Aber trotzdem ist diese Angst geblieben, diese natürliche Angst. Und die ist erlaubt. Allah SWT sagt über Musa, als er diesen Mann eine Watsche geklebt hat und er war sofort tot. Von den Akbat, Kopt. Von den Kopten war er. Das ist das Volk von Pharaon. Und Musa ist von welchem Volk? Benu Israel. Aywa. Und Musa hat gesehen, wie einer aus seinem Volk mit einem aus dem anderen Volk, wie sie sich auf der Straße kämpfen. Und Musa, wie wollte seinem, wie sagt man das? Landsmann oder was heißt der Landsmann? Die waren alle Sklaven. Er wollte ihm helfen und hat dem einen verpasst und er war sofort tot. Musa Qadali. Hat ihn eine Watsche geklebt und war so, Latamahu bedeutet so, also eine kleben. Er hat ihn eine gegeben, er war sofort tot. Musa war stark. El-Muhim. Was geschah? Am nächsten Tag hat der Mann wieder mit einem anderen gestritten. Und Musa hat, wie sagt man das, Tauba gemacht für das, was er... Er hat einen Menschen getötet. Ihm wurde nicht befohlen, dass er sie tötet. Mit welchem Recht tötet er seinen Menschen? Er wollte das nicht. Er wollte nur, dass sie nicht raufen, dass er sie auseinander nimmt, dass er seinem Landsmann ein bisschen hilft und so. Am nächsten Tag wieder macht es der andere. Rauft mit jemandem. Musa kommt und um sie auseinander zu, und er sagt zu ihm, mich willst du jetzt auch töten, wie du den gestern getötet hast? Sein Landsmann sagt das, Benu Israel, von Israeliten. Und es hat sich herumgesprochen, Musa hat jemanden getötet. Dann kam ein Mann am Ende der Stadt zu ihm und sagt, Musa, die Leute suchen dich, die Armee, die suchen dich, die wollen dich, die wollen dir einen Schaden zufügen. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَكَّبُوا يَتَرَقَّبُوا Und er, Asbaha, also, wie sagt man das, am nächsten Tag, wenn du aufstehst in der Früh. Was war Musa? Er hatte Angst. Und erwartend, was passieren wird. Yeterakabu bedeutet, erwartend, was passieren wird. Er hatte Angst. Werden sie mich schnappen? Werden sie mich einsperren? Werden sie mich dies? Werden sie mich da? Der wusste, wer Pharaon ist und seine Armee. Die Amerikaner sind nichts im Vergleich zu denen damals. Die haben die Männer getötet und Frauen am Leben gelassen. Warum wohl? Das ist einer der Gründe. Aber warum tötet man die Männer in einem Volk und lässt die Frauen? Und nicht nur, dass man, sondern das ist ein Zeichen der Erniedrigung. Wir haben euch erniedrigt. Eure Frauen sind jetzt in unseren Händen. Was haben die Benu Qurayza damals einen Vorschlag bekommen von Huya ibn Akhtab? Lasst uns unsere Frauen und Kinder töten. Und dann gehen wir raus und kämpfen gegen Mohammed. Wenn wir siegen, wird uns Allah neue Frauen und neue Kinder geben. Wenn die aber siegen, dann werden wir mit unseren Augen nicht sehen, wie sie unsere Frauen und unsere Kinder als Sklaven nehmen. Diese Erniedrigung halten wir nicht aus. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Erniedrigung. Es hat ihnen nicht gereicht, dass sie alle Männer töten, sondern noch, dass sie die Frauen am Leben lassen. Die brauchen wir. Ja? So waren Pharaon und seine Armee. Deswegen, am nächsten Tag hatte Musa Angst und hat erwartet, was wird wohl passieren. Ja? Das ist eine natürliche Angst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Eine natürliche Angst. Was werden sie mich fragen? Was werden sie mich... Ha? Aber diese Angst darf dich auf keinen Fall dazu führen, dass du eine Sünde begehst. Ha? Wenn du Kufr begehst, dann ist das Kufr und keine Sünde. Ha? Wenn du Kufr begehst aus Angst, dann ist das Kufr. Wenn du Kufr begehst aus Ikrah, aus Zwang, dann bist du entschuldigt. Ha? Aber Allah sieht dein Herz, wie viel es Angst in sich hatte. Ob die Angst zu Allah stärker war, oder war die Angst vor den Geschöpfen größer, dann ist es Kufr und Schirk. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, es kann nichts passieren, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat. Die kommen, befragen dich und so. Das ist ein Kampf. Du sagst, ja Allah, hilf mir, dass ich die richtigen Worte habe. Dass ich sie so richtig wo führe? Auf den rechten Weg? Na, wallah, Richtung Jahannam in die Irre. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Na. Und die vierte Art von Angst ist Khawfu, also die Angst, die Ibadah ist. Es ist Ibadah. Allah, und das ist wa huwa khawf min Allahi wa hadduhu la sharika lah. Das ist die, also Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Art und Weise, vor dem du hast von niemandem anderen Angst wie vor ihm subhanahu wa ta'ala. Das ist eine besondere Art von Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich nicht in Jahannam wirft. Kann dich jemand anderer in Jahannam werfen? Dass er dich, dass er dir nicht das Paradies erlaubt, er verwehrt dir das Paradies, wa iyazan billah. Kann das jemand anderer machen? Dass er dich in 15 Jahren in dieser und dieser Minute, dass er dir das Leben wegnimmt und du bist bei einer Sünde. Kann das jemand machen? Dass er dir nicht verzeiht. Kann das jemand machen außer Allah? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Gibt es jemanden, bei dem du sagen kannst, wenn er mir nicht verzeiht, dann bin ich geliefert? Niemand außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist diese besondere Art, und Art von Angst. Aywa. Es gibt eine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist Mahmud, erwünschenswert, schön kann man sie nennen. Und es gibt eine andere Art von Angst, sie ist unerwünscht. Ja? So eine Angst darf nicht sein. Halas, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die schöne Angst oder die erwünschte Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yahulu baynaka wa bayna ma'siyati Allah wa فيحملك على أداء الواجبات وترك المحرمات. Die erwünschenswerte Angst oder die schöne Angst vor Allah ist diejenige, die dich dazu führt, dass du Gutes tust und dass du dich vor den Sünden fernhältst. Diese Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist die, die wir unbedingt brauchen. Und auf die wir uns konzentrieren müssen, dass wir diese Sache kristallisieren, das sind Taten des Herzens. Dass wir diese Sache, die Angst vor Allah, dass wir sie kristallisieren. Du hast vor Allah subhanahu wa ta'ala so Angst, so sehr, dass du immer Gutes tust und dich vor den Sünden fernhältst. Das bedeutet diese richtige Gottesfürchtigkeit, Taqwa. Das, wonach ein Muslim strebt und immer sein Herz versucht zu reinigen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und die verbotene Angst, oder besser gesagt, eine Angst vor Allah, die unerwünscht ist, wa huwa alladhi yahmilu al-'abda 'ala al-ya'si wal-qunut min rahmatillah. Das ist die Angst der Khawarij. Seine Angst ist so groß, oder besser gesagt, groß. Deine Angst vor Allah ist die größte, tabaraka wa ta'ala. Aber die falsche Angst oder die unerwünschte Angst ist die, die dich dazu bringt, dass du die Hoffnung verlierst, dass Allah dir jemals verzeihen wird. Oder dass Allah dich, dass er mit dir Erbarmen haben wird. Du hast so sehr Angst und sagst, Allah, Allah wird mir nie verzeihen. Allah, ich bin verloren. Allah wird mir meine Sünden nicht vergeben. Allah hat keine Gnade mit mir. Allah bestraft mich. Allah. Das ist eine verbotene Angst. Das ist die Angst von den Khawarij. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dann hast du eine schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Wo ist die Gnade Allahs? Ja, wo ist die Liebe Allahs zu dir, wenn du Gutes tust? Und die Liebe Allahs zu verzeihen und zu vergeben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, Wallahi, alle diese Taten des Herzens muss man immer über sie nachdenken. Wer von den Imamen sagte, eine Stunde nachdenken ist besser als Tage irgendwelche freiwillige Ibadat. Eine Stunde, dass du sitzt und nachdenkst. Über was? Über diese Sachen, die Sachen des Herzens. Deswegen sagt der Prophet, inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluhal jasadu kullu. Im Körper gibt es ein Organ, ein Stück Fleisch. Wenn das rein ist, wenn das gesund ist, ist der ganze Körper gesund. Ala wa huwa al-qalb. Was ist es? Es ist wahrlich das Herz. Dieses Herz, wenn dieses Herz gesund ist, wenn dieses Herz richtig ist, wenn diese ganzen Taten des Herzens und Gefühle richtig, wie sagt man das, eingestellt sind, die richtige Dosis, dass du das einstellst, dann, wenn dein Herz rein ist, ist alles andere rein. Manhaj ist rein, Akida ist rein, du verstehst richtig Koran, du verstehst richtig Sunnah und du verstehst richtig die Lage, in der wir heute leben. Deswegen muss man immer sein Herz reinigen und immer sein Herz waschen mit Istighfar und mit Zikr und mit diesem Nachdenken. Wie ist meine Angst zu dem? Wie ist meine Liebe zu dies? Wie ist meine Hoffnung zu das? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dass man über sein Herz nachdenkt und dass man schaut, wo bin ich? Hat sich das alles verstellt? Nimm bei einem, was weiß ich, Kassettenrekorder oder MP3-Player und verstell die ganzen Dings und dreh auf. Bass. Bam. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Muss man das alles einstellen? Das ja nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Halas, wir hören hier auf. Allah için savaşta yenilgi yoktur asla. Kanlarımızla atarız imzamızı her asra. Allah için savaşta yenilgi yoktur asla. Kanlarımızla atarız imzamızı her asra. Ölmez mücahitler ölmez, kalpte iman sönmedikçe. Sönmez imanımız sönmez, mücahitler ölmedikçe. Cenneti satın aldık, kanlarımız pahası. Ak boya ile boyandık, yoktur alın karası.